Abschnitt 15 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Monna Vanna auf der Hochzeitsreise. Hauptmann Egidius von Drofda war heute von der Hochzeitsreise zurückgekehrt und hatte wieder das Präsidium der Offiziersaspirantenmesse in der Albrechtskaserne übernommen, wo er, der Anstandswauwau, uns das Benehmen bei Tisch zu lehren hatte. Von seinem Sitz aus beehrte er jeden mit einer Begrüßung. »Ah, der Kiesch ist auch da«, wandte er sich an mich. »Der Herr Schriftsteller!« »Jeder hat eben seinen Beruf«, bemerkte ich mit dem für Subalterne vorgeschriebenen geschmeichelten Lächeln. »Na, das ist ein feiner Beruf. Überhaupt, die ganze moderne Literatur ist eine Sauerei. Weiter ist es ja nix.« »Nein, lieber Kiesch, ich lass mich von Kam net blöd machen und sag alles, wie's ist.« »Was hat Herrn Hauptmann denn die moderne Literatur getan?« »Was sie mir getan hat, die moderne Literatur, das kann ich erzählen, wenn's euch interessiert.« »Gewiss interessierte uns das, selbstverständlich, Herr Hauptmann.« »Also, da werde ich euch die Chose auseinander explizieren. Ich hab doch in Klagenfurt geheiratet vorige Wochen und hab in Wien zweite Nächtigungsstation gemacht. Da sagt mir meine Frau, sie möchte einmal ins Burgtheater gehen. Ich kenne ja das Burgtheater genau. Am Franzensring ist es ein tadelloses Gebäude, das muss ich schon sagen. Aber ich wär doch lieber ins Theater an der Wien gang, unter uns gesagt. Na, aber meine Frau hat sich das einmal in den Kopf gesetzt. Sie war zum ersten Mal in Wien und hat schon sehr viel vom Burgtheater gehört gehabt. Da kann man ihr Dös nicht abschlagen am zweiten Tag nach der Hochzeit. Die Frau hat sich ganz brav gehalten, die zwei Tag, ganz unter uns gesprochen, meine Herren. Na, als dann gehen wir's an ins Burgtheater. Sie haben Monna Vanna gespült von dem Fürsten Metternich. Von Maeterlinck ist es, Herr Hauptmann. Ja, Maeterlinck oder sowas heißt der Kerl. Ich hab's ja gewusst. Kennst du vielleicht das Stück? Jawohl, Herr Hauptmann. Und was sagst du dazu? Das ist doch ein schönes Drama, Herr Hauptmann. Ein schönes Drama? Eine schöne Schweinerei ist das. Weiter nichts. Ich lass mich doch nicht blöd machen. Ich hab doch mein eigenes Urteil. Ich werd euch die Handlung erzählen, damit ihr selbst sagen könnt. Also, Turin wird belagert, ist total zerniert und der Festungskommandant, Colonna heißt er, schickt seinen Vater hinaus als Parlamentär, einen Zivilisten, bitte, Blödsinn Nummer 1, zum Belagerungskommandanten, dem Prinzi Valli, dass der die Stadt nicht in Brand stecken soll. Also da geht der triefäugige Gaukler, der Sonnental, du entschuldigst schon, Kiesch, Klammer auf, Hauptmann von Drofda hatte nämlich Saujud sagen wollen, das Wort im letzten Augenblick durch Gaukler ersetzt, entschuldigte sich aber dennoch, Klammer zu. Er geht also hinauf zu dem Belagerungskommandanten und die verhandeln da, bis es herauskommt, was der Schweinekerl, der Prinzi Valli, eigentlich haben will. Er fliegt auf die Frau von dem Stationskommandanten, die kennt er nämlich von früher, hat sie aber noch nicht gehabt und fuchst sich darüber. Drum erklärt er sich bereit, die Stadt zu schonen, wann das Weibsbild zu ihm raufkommt, nur mit einem Mantel bekleidet. Das heißt bei mir nackigt, nett? Das ist der Blödsinn Nummer 2, denn so ein geiler Hund gehört vors Kriegsgericht. Das weiß er selber ganz gut. Also was soll ich euch sagen? Da geht die Hohenfels, so eine Schlampen, hinaus zum Gegner, nur mit dem Mantel bekleidet. bitte, ich betone, ich war mit meiner Frau da, und da schmusen sie ein blödsinniges Gelatsch, und zum Schluss entlässt er sie unberührt. Unberührt! Das kann mir der Herr Metterling nett aufbinden, ich lass mich doch nicht blöd machen. Ich kenn das Lagerleben. 3 Jahre war ich beim detachierten Bataillon in Bosnisch-Raqqa und weiß, wie es zugeht in der Kantonierung. Unberührt! Das ist ein hirnverbrannter Stiefel. Er entlasst sie nicht unberührt. Im Ernstfall petschiert er sie grün und blau. Darauf gebe ich mein Offiziersehrenwort. Ist vielleicht jemand von euch anderer Meinung? Niemand von uns war anderer Meinung. Das ist eine ganz gewöhnliche Sauerei, brummte Hauptmann von Drofta, die ganze moderne Literatur und ein Mordsschwindel dazu. Ihr lasst mir doch nicht von einem Herrn Metterling erzählen, wie es im Lagerleben zugeht. Ich war 3 Jahre beim detachierten Baron in Bosnisch-Raqqa. Ende von Abschnitt 15. Gelesen von Klaus Missfeld.